Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Wir stehen mitten in der Passionszeit. Noch ein paar Wochen, dann liegt vor uns das Osterfest. Und in der Kirche, in den christlichen Kirchen ist diese Zeit eigentlich ausgerichtet immer auf dieses Geschehen des Leidensweges Jesu. Auch meine heutige Predigt richtet sich darauf aus. Aber ich habe darüber nachgedacht, dass wir im Moment einfach in einer besonderen Situation sind. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, worauf wir uns zubewegen. Viele Menschen in dieser Zeit leben mit der Hoffnung, dass die Dinge doch wieder normal werden. Und gleichzeitig, wenn wir uns so angucken, was im Moment so passiert, dann haben wir den Eindruck, oh, normal wird es vielleicht noch lange nicht. Es gibt Corona-bedingte Rahmen für unsere Gottesdienste und für das Leben insgesamt. Ja, und dann in solcher Zeit, Passionszeit, nachdenken über die Geschichte des Leidensweges Jesu, nachdenken über das, was damals geschehen ist, welche Bedeutung das für uns heute noch hat. Und vielleicht auch das andere gehört in diesen Zusammenhang hinein. Wir erleben im Moment, dass die Dinge auch in unserer Gemeinde anders sind. Wir treffen uns nicht mehr einfach so. Ich habe wahrgenommen, dass die Kaffeetische nach dem Gottesdienst schon eine große Bedeutung haben, um auch wieder ein Gefühl dafür zu geben, dass man und wie man miteinander zu tun hat. Eine besondere Zeit. Und heute wollen wir im Rahmen dieses Gottesdienstes auch noch miteinander das Abendmahl feiern. Auch da steht man ja vor einer gewissen Spannung und überlegt, wie ist denn das eigentlich? Wie geht denn das eigentlich? Nun, wir werden das ein Stück erleben nachher. Ich will gerne dann noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ihr könnt hier bei mir, neben mir schon sehen, da steht ein kleiner Kelch, da steht ein Brot. Und ähnlich ist es vielleicht bei euch auch. Dieser Teil des Abendmahls ist auch der Teil, der mich animiert hat, über den Text zu predigen, über den ich heute hier predigen möchte. Und zwar auch aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13. Ich möchte uns gerne nach der Bibelausgabe Hoffnung für alle die Verse 21 bis 30 lesen. Hört einmal zu. Jesus sagte, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an und bemühten sich erschrocken herauszufinden, wen er meint. Neben ihm am Tisch saß der Jünger, den Jesus lieb hat. Dem gab Petrus einen Wink, fragte ihn, frage du ihn, wen er meint. Da beugte er sich zu Jesus hinüber und fragte leise, Herr, wer von uns ist es? Jesus antwortete ihm, es ist der, dem ich das Brot geben werde, das ich jetzt in die Schüssel eintauche. Und nachdem er das Brot eingetaucht hatte, gab er es Judas, dem Sohn des Ischariot. Von diesem Augenblick an hatte Satan den Judas ganz in seiner Gewalt. Beeile dich, Judas, erledige bald, was du tun willst, forderte Jesus ihn nun auf. Keiner von den anderen am Tisch verstand, was Jesus mit diesen Worten gemeint. Manche dachten, dass Jesus den Judas, der ja das Geld verwaltete, hinausgeschickt hätte, um das Nötige für das Fest einzukaufen oder den Armen etwas zu geben. Judas nahm das Brot, ging eilig hinaus in die Nacht. Ich weiß, dass diese Geschichte über diese letzte Passafeier mit seinen Jüngern sich in jedem Evangelium findet. Und diese verschiedenen Berichte weisen gewisse Unterschiede auf. Wir sind jetzt hier im Johannesevangelium. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in diese Zusammenhänge. Und ich möchte das tun, indem ich unser Augenmerk richte auf ein paar verschiedene Aspekte. Einmal auf die Passion Jesu insgesamt. Dann auf dieses Abendmahl, dieses Passamahl, in dem Jesus diesem Mahl eine neue Bedeutung gab. Dann auf Judas, der zum Verräter Jesu wurde. Und dann auf den Zusammenhang zwischen der Gegenwart des Bösen mitten in dieser Gemeinschaft. Mitten in dieser Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, das liegt schon ein paar Wochen zurück, da war ich sehr betroffen von diesem Satz Jesu. Einer von euch wird mich verraten. Einer von euch. Jesus sagt das seinen Jüngern. Er sagt es denen, mit denen er zusammen ist, mit denen er die letzten 3 Jahre zusammen gelebt hat und die vieles, vieles gemeinsam erlebt haben. Und dann fällt plötzlich dieser Satz, einer von euch wird mich verraten. Ich weiß gar nicht, ob man sich vorstellen kann, was das eigentlich bedeutet. Ich weiß gar nicht, ob man sich vorstellen kann, was das bedeutet, dass der, den sie alle verehren, plötzlich so einen Satz sagt und damit etwas in diese Gemeinschaft hineinstellt, was einen ja nur betroffen machen kann. Jesus war mit seinen Jüngern zusammen. Das Passamahl, das Passafest, war ein Höhepunkt des jüdischen Lebens, weil Jesus 3-mal am Passafest teilgenommen hat, nach den Berichten, die wir im Neuen Testament finden. Darum gehen wir davon aus, dass die Zeit, die Jesus mit seinen Jüngern unter war, ungefähr 3 Jahre ausmacht. Und in diesem Fall ist Jesus vor dem Passafest in einem triumphalen Empfang nach Jerusalem hineingekommen. Es war eine besondere Zeit. Jesus hatte seinen Jüngern ja auch immer wieder angekündigt, dass Ereignisse eintreten werden, die die Dinge verändern. Da gab es bei den Jüngern die Erwartung, jetzt wird Jesus groß herauskommen. Da gab es bei den Feinden Jesu die Erwartung, hoffentlich erwischen wir den bald. Den möchten wir loswerden. Da gab es also die Hoffnung, dass endlich es zum Durchbruch und zur Anerkennung Jesu kommt. Und auf der anderen Seite, dass dieser Mann doch endlich beseitigt wird, dass er nicht mehr Störfaktor ist im ganzen jüdischen Leben, nicht mehr der Aufrührer, der Unruhestifter ist. Und Jesus wusste, dass der Weg, den er auf dieser Erde zu gehen hat, einem Ende entgegengeht. Jesus wusste, dass seine Zeit hier auf der Welt zu Ende geht und dass er bald wieder zurückkehren würde zu seinem Vater. Er war auf diese Welt gekommen, um mit uns zu leben und für uns zu sterben. Und Jesus wusste, dass dieser Zeitpunkt bevorstand. Versteht ihr, so waren die Jünger auch in einer ganz unterschiedlichen Situation hier zusammen, als Jesus sie einlud, mit ihm zusammen das Passamahl zu feiern. Ich kann mir die Anspannung vorstellen, mit der Jesus da war. Mit der Jesus wahrnahm, was jetzt geschah. Ich kann mir das vorstellen, was das bedeutet, als Jesus sich die Schürze umbindet, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Wir haben das jetzt im Lesen ausgelassen, aber ihr kennt diesen Moment, in dem Petrus zu Jesus sagt, Jesus, ich will gar nicht, dass du mich wäschst. Das geht nicht, das passt nicht. Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du gar keinen Anteil an mir. Oh, wenn das so ist, dann bitte nicht nur die Füße, dann ganz. Also wir sehen, wie intensiv auch die Beziehung der Jünger zu Jesus war, besonders auch bei Petrus. Und dann sagt Jesus, ihr wisst, was ich euch getan habe. Ihr nennt mich Herr und Meister. Ich habe euch die Füße gewaschen. Ich möchte, dass ihr einander dient. Einer dem anderen. Und das stand am Anfang dieser Passamahlfeier. Lass uns noch ein bisschen überlegen und dahin gucken, was das Passafest, was dieses Passamahl eigentlich in der jüdischen Tradition bedeutete. Auf dem Tisch stand ein Teller mit unterschiedlichen Dingen. Ein Lammknochen war dabei. Es wurde ein Lamm gebraten und miteinander gegessen. Brot wurde gebrochen, wurde geteilt miteinander. Es gab Verschiedenes zu trinken, Becher, die mit einer besonderen Bedeutung standen dort auf dem Tisch und die man miteinander geteilt hat. Überall in der Stadt wurden diese Passafeiern vorbereitet und auch Jesus hat eben so mit seinen Jüngern das gefeiert. Warum? Es war ein Fest der Erinnerung, des Rückblicks. Es war ein Fest, in dem man sich daran erinnerte, wie und warum das Volk Israel zum Volk Israel geworden ist. Gott hatte es befreit. Es war Erinnerung an eine lange zurückliegende Zeit, aber die Erinnerung wurde wachgehalten, jedes Jahr. Man erinnerte sich daran, was Gott getan hat. Man erinnerte sich daran, wie Gott für dieses Volk Freiheit geschaffen hat, wie er durch ein Gericht über Ägypten sein Volk losgekauft hat. Man erinnerte sich an den Bundesschluss. Man erinnerte sich an die Jahre der Wüstenwanderung. Man erinnerte sich daran, dass Gott ihnen einen Platz gegeben hat in diesem Land und dass diese Stadt Jerusalem zum Zentrum des geistlichen Lebens des Volkes Israel wurde. Das Passafest hat eine ganz zentrale Bedeutung gehabt in der jüdischen Tradition bis heute. Und so feiert Jesus mit seinen Jüngern dieses Passamahl. Und es war, das muss man eigentlich aus diesen Zusammenhängen entnehmen, es war eine Feier, in der Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, auch sehr intim, auch sehr persönlich. Und das Ganze in der Emotionslage, die man so wahrnehmen kann in diesen Bibeltexten. Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Und dann fällt da hinein dieser Satz: Einer von euch wird mich verraten. Ihr Lieben, stellt euch doch diese Situation mal vor. Stellt euch das einmal vor, wir sind zusammen in der Gemeinde, einer wie der andere, wir treffen uns zum Gottesdienst und plötzlich sagt einer von euch wird mich verraten. Was macht das mit einem? Ich kann das so gut verstehen, wenn an dieser Stelle steht und die Jünger sahen sich bestürzt an und bemühten sich erschrocken herauszufinden, wen er meint. Wer könnte so etwas tun? Wer könnte so etwas tun? Ich weiß nicht, ob ihr über diese Frage eigentlich mal persönlich nachgedacht habt. Könnte ich einer sein, der Jesus verrät? Ihr Lieben, mir wurde an dieser Stelle bewusst, dass Gutes und Böses ganz nah beieinander ist. Ganz nah beieinander ist. Ich will das mit einer Situation, die nicht in diesem direkten Zusammenhang gehört, einmal deutlich machen. Viele von uns wissen, dass Petrus Jesus gefolgt ist, als er gefangen genommen wurde. Und dass er im Hof des hohepriesterlichen Palastes stand. Und plötzlich sagt jemand zu ihm: Hey, du gehörst doch auch zu ihm. Was sagt Petrus da? Ja, stimmt. Nee, eben nicht. Nein, kenne ich überhaupt nicht. Kenne ich gar nicht den Mann. Versteht ihr? In einem Moment, der für Petrus bedrohlich wurde, war Petrus zu feige, zu dem zu stehen, was ihm eigentlich ganz viel bedeutete. Beziehung zu Jesus. Und er hat erst viel später wahrgenommen, was für ein tiefer Riss diese Aussage, seine Aussage der Beziehung zu Jesus darstellt. Gutes und Böses. Wie nahe liegt das beieinander? Wie nahe liegt das beieinander? Das hat mich bewegt. Das hat mich bewegt. Und ich habe deshalb auch gedacht, wir müssen heute Morgen darüber nachdenken, auch noch mal ein bisschen über diesen Begriff Verrat nachdenken. Judas ging zu den Feinden Jesu und war bereit, eine Situation herzustellen, durch die Jesus an diese Feinde ausgeliefert wurde. Es sollte heimlich geschehen. Aber Judas war der Schlüssel dafür. Und er wurde zum Verräter Jesu. Wenn man das Wort Verrat sich anguckt, dann merkt man, es ist ein Begriff, der in eine Beziehung hineingreift und diese Beziehung eigentlich zerstört. Verrat passiert da, wo ein Miteinander auf Vertrauen basierte und dieses Vertrauen plötzlich entzogen wird. Judas wird zu einem, der seine Beziehung zu Jesus fallen lässt. Und dafür eine Beziehung zu Menschen eingeht, die Feinde Jesu waren. Verrat. Ihr wisst, was in Deutschland im Moment gerade passiert ist. Da wird in der CDU und der CSU diskutiert über Leute, die sich bereichert haben an der aktuellen Situation und ihrer politischen Stellung. Auch so etwas wird bezeichnet als Verrat. Und es ist nur logisch, dass Leute nicht Vertreter, unsere Vertreter mehr sein können in einer Regierung, im Bundestag, wenn sie so etwas tun, auf ihre eigene Kappe handeln. Auch an der Stelle wurde mir deutlich, wie nah liegt das Gute. Masken wurden gebraucht und das Böse, ich verdiene damit mein Geld, beieinander liegt. Wie oft mag das in unserem Alltag vorkommen auch? Solche Situationen, sind wir da vorgefeilt? Ich habe mich auch gefragt, könnte das auch passieren, dass ich einer bin, der zum Verräter Jesu wird? Können wir da so sicher sein? Ich glaube nicht. Aber lasst uns diese Überlegung, diesen Gedanken noch mal ein bisschen angucken. Wenn wir die Passionsgeschichten lesen, dann wird deutlich, es muss geschehen. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 13 noch mal einen Abschnitt. Da heißt es, Vers 18 ist das folgende, ich weiß, wen ich als Jünger zu mir gerufen habe. Aber was die Heilige Schrift vorausgesagt hat, das wird sich erfüllen. Einer, der mit mir zusammen ist, das Brot ist, der tritt mich mit Füßen. Und ich sage euch das jetzt, damit auch ihr auch dann, wenn sich das Schreckliche ereignet, ganz sicher wisst, ich bin der, den Gott gesandt hat. Vergesst das nicht. Einer unter euch wird mich verraten. Es muss geschehen. Es steht in der Schrift. Das ist diese große Spannung, mit der man zu tun hat, wenn man über das Leben des Judas nachdenkt. Jesus wusste, dass dieses Ereignis geschehen wird. Es ist angekündigt in der Heiligen Schrift. Aber er macht auch deutlich, der, durch den es geschieht, der gerät in eine Situation, die ist schrecklich, die ist schrecklich. Wehe dem, durch den es geschieht. Es muss geschehen. Wenn ich diesen Satz höre, dann hat man fast den Eindruck, schicksalshaft. Hätte der Judas sich eigentlich ganz anders verhalten können? Ja, ich glaube, er hätte. Er hätte. Aber er ist zum Verräter geworden und damit zu dem, von dem Jesus sagt, wehe dem, durch den es geschieht. Ich habe gestern Abend nochmal sehr über diesen Zusammenhang nachgedacht, weil ich das auch schwer finde, einfach nur eine Erklärung dafür abzugeben, wie das geschehen ist, warum das geschieht. Nein, da ist auch ein Geheimnis, das wir nicht einfach lösen können. In der Bibel steht, dass der Satan von ihm Besitz ergriffen hat. Er hat sich vereinnahmen lassen vom Bösen. Eine schreckliche Situation. Ich habe dann gestern Abend in der Beschäftigung mit diesem Thema nochmal, bin ich auf einen Satz gestoßen, der mich bewegt hat. Ich möchte ihn euch gerne einmal vorlesen. Der evangelische Theologe Helmut Thielicke hat im letzten Jahrhundert gelebt. Von ihm stammt der Satz, Jesus ist nicht wegen Judas am Kreuz gestorben, sondern Jesus ist für Judas am Kreuz von Golgatha gestorben. Als ich diesen Satz las, musste ich darüber erstmal nachdenken. Jesus spricht davon, dass dieses Ereignis seines Leidens nicht geschieht, weil Judas zu dem Verräter. Es musste irgendwie geschehen. Jesus war ja auf die Erde gekommen, um für uns zu leiden und zu sterben. Aber Judas ließ sich zum Instrument machen, sozusagen ausführendes Organ dafür. Und Helmut Thielicke sagt, ich bin überzeugt davon, dass Jesus auch für einen Judas gestorben ist. Ich kann das nicht aufbröseln. Ich kann das nicht erklären. Ich denke dem nach. Und wenn ich das so sage, dann mache ich damit auch deutlich, dass das Arbeiten und Nachdenken über eine Predigt in diesem Zusammenhang auch immer nur ein Tasten ist. Ich lasse euch ein Stück weit daran Anteil haben. Die Jünger waren zutiefst betroffen von diesem Ereignis. Und jeder fragte sich, wer könnte denn das sein? Es gibt noch etwas, was ich in diesem Zusammenhang gerne sagen möchte. Und es hat mit der Frage zu tun, ist der Judas eigentlich bei dem Abendmahl dabei gewesen? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt. Ich vermute ja. Und ich habe daraufhin die Abschnitte der vier Evangelien mir nochmal genauer angeguckt. Und ich muss sagen, eigentlich ist es nur das Johannesevangelium, das diese Frage in einer gewissen Weise offen lässt. Die anderen Evangelien, Matthäus-Evangelium, das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium, beschreiben nicht, dass der Judas weggegangen ist aus der Gemeinschaft, bevor sie sozusagen gemeinsam aufgebrochen sind. Danach ist er dabei gewesen. Danach ist er auch in dieser Abendmahlsgemeinschaft dabei gewesen. Ach, ihr Lieben, da sitzt man doch, oder? Und denkt, was ist denn in meinem Herzen los? Darf ich denn überhaupt dabei sein? Gehöre ich überhaupt dazu? Und dann hilft mir dieser Satz von Helmut Thielicke. Jesus ist für Judas ans Kreuz von Golgatha gegangen. Vielleicht eine Antwort auf diese Zusammenhänge. Jesus ist mit seinen Jüngern in dieser Abendmahlsgemeinschaft. Sie teilen miteinander Brot und Kelch. Und Jesus gibt diesem Passamahl eine neue Bedeutung. Geht hinaus über die jüdische Tradition hin zu dem, was bis heute in der christlichen Kirche gefeiert wird und woran wir uns erinnern. Auch für uns ist ja das Abendmahl eine Feier der Erinnerung. Erinnerung an das, was geschehen ist mit dem Sterben Jesu am Kreuz von Golgatha für uns. Erinnerung daran, dass Gott durch Jesu Tod unser Leben in eine neue Beziehung zu sich stellt, für jeden, der es annimmt. Und es ist gut, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, uns ausrichten auf unseren Herrn. Und wir wissen, wir tun das, wir können das auch nur tun, im Wissen darum, dass unser Gott, Jesus Christus, sein Leben gegeben hat für uns, damit unsere Schuld uns nicht trennt von dem lebendigen Gott. Wir wollen heute miteinander das Abendmahl feiern. Und ich merke an der Stelle, es gehört mitten hinein in das Passionsgeschehen. Und ich möchte mir das bewusst machen, dass wir unterwegs sind in dieser Zeit, die wir so überhaupt nicht verstehen können. Als eine geistliche Gemeinschaft, die sich sammelt um Jesus mit all den dunklen und helleren Facetten unseres Lebens. Wir sammeln uns als eine Gemeinschaft um Jesus und erinnern uns daran, er hat sein Leben für uns gegeben. Er starb für uns am Kreuz von Golgatha. Seht ihr, ich habe heute Morgen meinen kleinen Kirchenraum hier ein bisschen verändert. Könnt ihr dieses Teil sehen? Diese zwei Kerzen, die ihr hier seht, sind zu einem Herz geformt. Diese kleine Skulptur steht eigentlich bei uns immer im Wohnzimmer. Sein zweitjüngster Sohn hat es in seiner Schulzeit gebastelt. War eine Werkaufgabe und es hat dann seinen Platz bei uns gefunden. Man kann die beiden Teile auseinandernehmen. Man kann sie einzeln stellen. Und er hat seinerzeit eins mir und das andere meiner Frau geschenkt, meiner Mutter. Heute findet es seinen Platz hier. Das ist das Licht der Hoffnung, an das wir uns erinnern, was durch Jesu Tod und Auferstehung für uns gegeben ist. Und es ist ein Zeichen der Liebe, an die wir uns erinnern, die in Jesus in unser Leben hineingekommen ist. Das Kreuz ist ein Zeichen der Liebe Gottes, die in unser Leben hineingekommen ist. Und egal, was in unserem Leben passiert ist, wir richten uns auf ihn aus, denn er ist der, der sein Leben für uns gegeben hat. Seht ihr, und da steht am Ende dieses Abschnittes, und Judas nahm das Brot und er ging eilig hinaus in die Nacht. Judas ging weg aus der Gemeinschaft der Jünger. Und ich wurde erinnert an einen Satz aus dem Psalm 1, wo es heißt, der Gottlose bleibt nicht in der Gemeinschaft der Gerechten. Judas ging. Und er ging nicht nur, weil Jesus ihn schickte, sondern er ging, weil er das auch nicht mehr aushalten konnte. Er wurde zum Verräter. Aber was ist dann passiert in der Gemeinschaft derer, die noch da waren? Ihr Lieben, das ist eine Hausaufgabe für euch. Guckt einmal, was in der Bibel steht. Im Johannesevangelium steht diese Geschichte im 13. Kapitel. Und wenn ihr das Johannesevangelium weiterlest, dann merkt ihr, dass die eigentliche Gefangennahme Jesu und dann seine Kreuzigung erst einige Kapitel später steht. Und was steht dazwischen? Dazwischen stehen Dinge, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat, die auch für unser Leben eine große, grundlegende Bedeutung haben. Dazwischen steht zum Beispiel auch das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Jesus betet für seine Jünger. Ja? Und am Ende steht, dass die miteinander den sogenannten Lobgesang gesprochen haben. Damit wurde jede Passamahl beendet, dass man miteinander Psalmentexte rezitierte, sang, gesprochen hat, die Erinnerung sozusagen in einen Rahmen auch packten. Jesus hat mit seinen Jüngern, auch nachdem Judas weg war, nicht einfach die Zeit beendet. Wenn wir das Johannesevangelium nehmen, dann ist noch ganz viel passiert an Gespräch, an Miteinander mit seinen Jüngern. Und er hat ihnen geholfen, die Situation, die ihnen bevorstand, die sie noch gar nicht verstehen konnten, zu erfassen und auch auszuhalten. Er hat ihnen geholfen, damit umzugehen. Ich habe mir daneben geschrieben in mein Notizblatt, die geistliche Mitte bleibt. Jesus geht weit mit seinen Jüngern. Er ist der, der seinen Weg geht, unbeirrt, nicht unangefochten, aber unbeirrt an das Kreuz für uns. Ich möchte damit an dieser Stelle die Zäsur machen. Wir werden, wer mit dabei ist, am Karfreitag uns dann nochmal dieses eigentliche Kreuzesgeschehen angucken und sehen dann, was das für uns bedeutet. Jesus ist den Weg gegangen. Hier in der Situation mit seinen Jüngern im Passamahl und er geht ihn mit uns. Ihr Lieben, Betroffenheit, das ist das, was ich wahrnehme. Und gleichzeitig Jesus, der seine Jünger sammelt, immer wieder. Ich möchte gerne einfach mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der bist, der sein Leben für uns gegeben hat. Und dass du auch der bist, dessen Liebe uns trägt. Ich danke dir, dass du der bist, der uns hält und mit dem wir gehen können. Durch Licht und Dunkelheit. Ich danke dir, dass du der bist, der uns alles gibt, was wir brauchen. Dich preisen wir. Du bist unser Gott. Amen.